Father, bless this message, I pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Botschaft segnest. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I've been thinking a lot about the beauty of the Lord. Ich habe viel über die Schönheit, über die Herrlichkeit des Herrn nachgedacht. Because one of my favorite chapters in the Bible is Psalm 27. Und eines meiner liebsten Kapitel in der Bibel ist der Psalm 27. And verse 4 is one of my favorite verses in the Bible. Und Vers 4 ist überhaupt einer meiner Lieblingsverse der Bibel. And we don't have to read it, I'll just tell you what it says. Und wir müssen ihn nicht lesen, ich möchte euch aber gern sagen, was dort steht. One thing have I desired. Eines habe ich vom Herrn erbeten. And that will I seek after. Und nach dem trachte ich. You have to seek it. Man muss danach trachten. Muss you can't just desire it, you have to seek it. Man muss nicht einfach nur sich das wünschen, sondern es wirklich suchen. And that desire is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Und dieser Wunsch ist es, im Haus des Herrn zu wohnen alle Zeit. And the house of the Lord speaks of His presence. Und denn im Haus des Herrn geht es um seine Gegenwart. Like we heard from Audrey, it's not about a building. Und wir haben von Audrey gehört, dass es nicht um ein Gebäude geht. It's about His presence. Sondern es geht um seine Nähe. To dwell all the days of my life in His presence. Dass man alle Tage seines Lebens in seiner Gegenwart ist. And then the next part says. Und im nächsten Teil heißt es dann. And to behold the beauty of the Lord. Und die Schönheit des Herrn zu schauen. And to meditate. In his temple. Und in seinem Tempel nachzudenken. And that word meditate can be also to inquire. Und dieses Wort meditieren, was da steht, heißt auch zu fragen. It's kind of a power word, so the different translations are translating it differently. Es ist also ein sehr vielschichtiges Wort. Verschiedene Übersetzungen geben es ein bisschen anders wieder. It kind of means to come into his presence. Es bedeutet aber, dass man in seine Gegenwart tritt. And to meditate on him. Und dass man über ihn nachdenkt. And to interact with him. Aber auch, dass man eine Interaktion hat. To inquire of him. Dass man Dinge erfragt. Lord, break my heart for what breaks yours. Oder bittet und sagt, Herr, lass mein Herz über die Dinge brechen, die dein Herz brechen lassen. Dass man vom Herrn Sachen erbittet. But I love this part where it says to behold the beauty of the Lord. Aber was mir gut gefällt in dem Vers ist, dass man die Herrlichkeit des Herrn zu schauen. This is the transforming power of the Christian life. Und das ist die Kraft im christlichen Leben, die verändert. To behold the beauty of the Lord. Dass man die Herrlichkeit des Herrn sieht. With the eyes of faith. Dass man sie sieht mit den Augen des Glaubens. It says in 1 Peter chapter 1. Und im 1. Petrus 1 heißt es, though we have not seen him, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, we love him. Lieben wir ihn. Think of that. Though we have not yet seen him, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben, we love him. Lieben wir ihn. In Isaiah chapter 53 it says that there was nothing special about his external person. Denn in Jesaja 53 heißt es, es war nichts Besonderes an seinem auswärtigen Erscheinen. There was nothing that would say, hey, I want to know that guy. Und es war nichts an ihm, wo man gesagt, also sagen könnte, ich möchte den kennenlernen. He was a carpenter in Nazareth. Er war ein Zimmermann in Nazareth. Just kind of blended right in with everybody. Und hat sich eigentlich ganz gut eingefügt in alle anderen dort. He didn't have blue eyes and a Roman nose. Hatte nicht vielleicht blaue Augen und eine römische Nase. A Jewish boy. Sondern er war einfach ein jüdischer Junge. Just fit right in. Der einfach in dieses Bild hineingepasst hat. And yet, though we have not seen him, und trotzdem, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben, we love him. Lieben wir ihn. We can't wait to see him. Und können nicht darauf warten, es erwarten ihn zu sehen. Und es ist nicht nur so, dass man etwas über ihn gehört hat, obwohl das auch wichtig ist. The most important thing is that we've had an encounter with him. Sondern das Wichtige ist, dass man eine Begegnung mit ihm gehabt hat. From the heart, vom Herzen. Not from the head, nicht vom Kopf aus. Only. Nicht but from the heart, aus, sondern, a heart encounter, sondern vom Herz aus eine Begegnung mit dem Herzen with the Lord. Mit dem Herrn. And in 2 Corinthians 13:5, und in 2. Korinther 13, Vers 5, in the Amplified Version, in einer bestimmten Version, Amplified Version, it says that this is an ever increasing experience. Da steht, und da wird es ein bisschen näher ausgeführt, es ist eine Erfahrung, die fortschreitet. That our intimacy with the Lord, dass unsere Nähe, unsere Intimität mit dem Herrn always increasing. Immer mehr zunimmt. So we can rejoice in tribulation, und so kann man sich freuen in Trübsal, because tribulation brings about patience, weil Trübsal eine Geduld hervorbringt, and patience brings about character. Und Geduld Charakter bewirkt. But if you look in the King James Version, it says experience. Aber in der älteren, in der King James Version heißt es, dass das Erfahrung bringt. That this patience brings about experience. Dass Geduld Erfahrung hervorbringt. And if you put the two together, und wenn man die zwei zusammennimmt, it brings about an experience of God's character. Dann heißt es, dass es eine Erfahrung über den Charakter Gottes bringt. Of course, perseverance produces character in me as I persevere. Natürlich bringt ein Ausharren auch ein Durchhaltevermögen in mir hervor, während ich das praktiziere. I get stronger and ich werde stärker darin, ich harre aus. But if that's all we have, then we don't really have much. Aber wenn das das Einzige ist, was man dadurch gewinnt, ist das nicht sehr viel. Because all athletes learn perseverance. Denn jeder Sportler lernt es, every durchzuhalten. Businessman learns this. Oder jeder Geschäftsmann lernt es, einfach durchzuhalten. But the difference for us is that we learn about the character of God. Aber der Unterschied bei uns ist es, dass wir in diesem Prozess über den Charakter Gottes etwas erfahren. So tribulation opportunes perseverance. Und so bringt eben Trübsal ein Ausharren hervor. I just have to kind of walk through this. Und also wo man sich denkt, ich muss da jetzt einfach durch, ich muss das walk durchhalten. Vielleicht durch dieses Todestal, das Tal des Todesschattens durchgehen. Through. Und es heißt dort durch. Doesn't say live there. Heißt nicht, dass man dort wohnen muss, walk through. Sondern man geht dort durch. And as we walk through, und wenn man durchgeht, we have the opportunity to experience the character of God. Haben wir die Möglichkeit, den Charakter Gottes zu erleben. We have an opportunity. Die Gelegenheit dazu ist da. It's our choice. Und das ist aber jetzt unsere Wahl. We don't have to experience the character of God. Denn wir müssen den Charakter Gottes nicht erleben. But we have to seek it. Aber wir müssen es suchen. Because the beauty of the Lord is found in his character. Denn die Herrlichkeit des Herrn wird in seinem Charakter, in seinem Wesen gesehen. Oh, and one day we will see him for who he is. Und eines Tages werden wir natürlich sehen, wie and er we ist. Will be like, und uns werden wirklich die Augen aufgehen. Such beauty I have never seen. Und so eine Herrlichkeit hat man noch nie wahrgenommen. And the angels have extra wings to cover themselves. Und die Engel hatten so eigene Flügel, um sich zu bedecken vor dieser Herrlichkeit. So when the glory of God goes out. Also wenn die Herrlichkeit Gottes gesehen wird, they just enjoy it. Dann and they cover themselves from the brilliance. Und die Engel bedecken sich vor dieser Brillanz. We will see him. Und wir werden ihn sehen. But right now, we love him. Aber jetzt ist es noch so, dass wir ihn lieben. Despite the fact that we have not seen him. Obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Because we've had an encounter with his character. Weil wir diese Begegnung gehabt haben mit seinem Charakter. And that character shines the brightest when things are the most difficult. Und dieses Wesen strahlt am hellsten, wenn die Dinge am schwierigsten werden. One thing have I desired. Eines habe ich mir gewünscht, erbeten. And this thing I'm going to seek after. Und danach trachte ich. To dwell in God's presence. Dass ich wohne in seiner Herrlichkeit. All the days of my life. Alle Tage meines every Lebens. Single day. Jeden einzelnen. I'm not going to miss a day. Ich möchte nicht einen Tag versäumen. I want to dwell every single day in his presence. Ich möchte jeden Tag in seiner Gegenwart verbringen. And I want to behold the beauty of the Lord. Und ich möchte die Herrlichkeit des Herrn sehen. And that word behold is to gaze upon. Und das Wort sehen bedeutet also anstarren. To look intently, dass man also intensiv darauf schaut. With interest, interessiert auch and, schaut. And wonder, und sich auch mit Staunen schaut. And amazement, und Verwunderung. I want to look, gaze upon the beauty of the Lord. Und dass man einfach diese Herrlichkeit des Herrn anstarrt. I want to read a story from Luke. Und ich möchte gerne eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium lesen. About someone's life. someone who had an encounter with the beauty of the Lord. Über jemanden, der diese Begegnung mit der Herrlichkeit des Herrn hatte. I just want you to listen. I don't want you to read with me. Just listen. Und ich hätte gerne, dass ihr einfach nur zuhört. Bitte lest nicht mit. And when we get to the more important verses, I'll put it on the beamer. Und wenn wir dann zu den Kernaussagen kommen, dann sehen wir sie eher. Just listen to the story. It starts in verse 36. Also das ist in Lukas Kapitel 7, Vers 36. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. So Jesus went to the Pharisee's house and reclined at the table. Und so ging Jesus in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster box of perfume. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. And as she stood behind him, at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Und sie trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Then she wiped them with her hair. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Kissed them and poured perfume on them. Und dann küsste sie die Füße und salbte sie mit dem Salböl. It's a beautiful parallel here to the body of Christ. Eine wunderschöne Parallele zum Leib Christi. She's ministering to the body of Jesus Christ. Sie dient dem Leib Christi. Verse 39. When the Pharisee who had invited him saw this, als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, he said to himself, sprach er bei sich selbst und sagte, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is. Also wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die that ihn anrührt. She is a sinner. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus answered him, Simon, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, I have something to tell you. Ich habe dir etwas zu sagen. These kind of stories that just make you fall in love with the Lord, don't they? Und diese Geschichten sind es wirklich, die einen den Herrn lieben lassen, oder? Simon, I have something to tell you. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Yeah, Jesus, say it, Lord, thank you. Und das ist Jesus. Ja, sag's, Herr, sag es, danke. Tell me, teacher, he said. Und er aber sagte, Lehrer, sprich. Two men owed money to a certain moneylender. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. One owed him 500 denarii. Der eine schuldete 500 Denare. And the other 50. Und der andere 50. Neither of them had the money to pay him back. Da sie aber nicht zahlen konnten, so he canceled the debts of both. Schenkte er es beiden. Now which of them will love him more? Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. Simon aber antwortete und sprach, ich denke, dem er das meiste geschenkt hat. You have judged correctly. Und er sprach, du hast recht geurteilt. Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon. Do you see this woman? Siehst du diese Frau? I came into your house. Ich bin in dein Haus gekommen. You did not give me any water for my feet. Und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit Haaren getrocknet. You did not give me a kiss. Du hast mir keinen Kuss gegeben. But this woman, sie from aber, the time I entered, has not stopped kissing my feet. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. You did not put oil on my head. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. But she has poured perfume on my feet. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Let's go to the overhead, to the beamer. This is in the New American Standard Version. Und das ist aus der New American Standard Bibel. For this reason I say to her, for this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven, for she loved much. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Now you see that word for in the blue? Und seht ihr dieses Wort denn blau? That has been a troublesome word for me for years. Das war ein sehr schwieriges Wort für mich viele Jahre and lang. And I thought, That's a mistake. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Fehler hier. It should be the word therefore. Es sollte eigentlich heißen daher. So I checked in the Greek Bibles and it's not therefore, it's the word for. Und ich habe im Griechischen nachgesehen und es steht aber nicht daher, es steht dort dieses denn. I said, Lord, this makes this so confusing now. I don't understand. Ich habe mir gedacht, das ist so verwirrend her, ich verstehe das nicht. It should be therefore. Es sollte eigentlich daher stehen. And actually a few of the translations will put the word so. Und manche Versionen fügen das auch so hinein, im Englischen so. Yeah, kind of like therefore. Also mit der Bedeutung, als voll, das ist eine Folge, but ist daher, doesn't hat sie say gelegt. Therefore. Aber es heißt nicht daher. She has been forgiven much because she has loved much. Sondern es steht dort, ihr wurden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. This is the message from last week. Und das ist auch die Botschaft von letzter Woche. Very powerful message last week. Eine sehr kraftvolle Botschaft letzte Woche. Tim made the statement. Und Tim hat gesagt, that you really had to think about. Man musste wirklich über dieses, über diese Aussage nachdenken. And here it is. Und ich sag's noch einmal. It is impossible. Es ist unmöglich for a Christian, für einen Christen, not to forgive. Nicht zu vergeben. Think about it. Und darüber muss it is impossible nachdenken. For a Christian not to forgive. Es ist für einen Christen unmöglich, nicht zu vergeben. Very powerful. Sehr mächtige Aussage. If we are living in the Spirit, wenn wir im Geist leben and we have a genuine faith, und einen echten Glauben haben, it is impossible, ist es unmöglich, not to forgive. Nicht zu vergeben. This is why the statement is there. Und deswegen steht das auch hier so da. This woman had obviously heard about Jesus before. Diese Frau hatte offensichtlich vorher schon von Jesus gehört. He was not a stranger. In dem Sinn war er kein Fremder für sie. She must have heard him preaching or she must have seen situations he was in. Also entweder sie hat ihn reden gehört oder sie hat ihn beobachtet in Situationen. Maybe she was there when blind Bartimaeus was healed. Vielleicht war sie dabei, als der blinde Bartimaeus geheilt wurde. But she had a certain knowledge of the Lord. Also sie hatte ein bestimmtes Wissen vom Herrn. And when she heard he was at the Pharisee's house, und als sie hörte, dass sie im Haus dieses Pharisäers wäre, would be driven to go into the lion's den. Wurde sie da wirklich hingetrieben, sozusagen dort in diese Löwengrube zu gehen. A place where she would be accused more than anywhere on the planet. Und das war ein Ort, wo man sie mehr anklagen würde als an irgendeinem anderen Ort auf dem Planeten. She went in there and she loved the Lord. Und sie ist dort hineingegangen und hat dem Herrn, hat den Herrn geliebt. Though we have not seen him, we love him. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, lieben wir ihn. She loved him. Und sie hat ihn geliebt. She ministered to him. Und sie hat ihm gedient. And then he makes the statement. Und dann macht er diese Aussage. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. Do you know what it means? Und wisst ihr, was das bedeutet? I tell you exactly what I believe it means. Und ich kann euch genau sagen, was es für mich bedeutet. Salvation is a heart issue. Die Errettung ist eine Sache des Herzens. Walking with the Lord is a heart issue. Und mit dem Herrn zu gehen ist eine Sache des Herzens. It's Romans chapter 10, verse 10. Und ich glaube, das ist Römer 10, Vers 10. We believe from the heart. Wir glauben aus dem Herzen. For righteousness. Um der Gerechtigkeit willen. And we confess with the mouth unto salvation. Also mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. We believe in the heart. Und wir glauben an das Herz. A lot of Christianity may be just in the head. Und vieles in der Christenheit ist vielleicht im Kopf. Like we said, missing heaven by 18 inches. Wo wie auch gesagt wurde, dass man den Himmel um 50 Zentimeter verpasst. Like Paul wrote to the Jews in Romans 2. Oder auch wie der Paulus den Römern geschrieben hat im zweiten Kapitel. He said a Jew is not one outwardly. Und er sagte, ein Jude ist nicht ein Jude, der es auswendig ist. Circumcision is not an outward thing. Und Beschneidung ist nichts Äußerliches. A true Jew is a Jew who is one inwardly. Sondern ein echter Jude ist der, der ein Jude im Inneren ist. And true circumcision is not in the flesh. True circumcision is in the heart. Und wahre Beschneidung ist nicht Beschneidung des Fleisches, schreibt er, sondern ist eine Beschneidung des Herzens. And what this means is this. Und was das bedeutet, ist folgendes. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. Means that she demonstrated. Bedeutet, dass sie demonstriert hat. That she got it in the heart. Dass sie es im Herzen hatte. It demonstrated that she understood it in the heart. Es hat es demonstriert oder sichtbar gemacht, dass sie es im Herzen hatte. Now Romans chapter 5 says we are justified by faith. Und im Römer Kapitel 5 heißt es ja, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind. This is not a dead faith. Und das ist aber kein toter Glaube. This is not a religious faith. Oder ein religiöser Glaube. This is not an intellectual faith. Oder ein intellektueller This Glaube. Is a living faith. Das ist ein lebendiger Glaube. We are justified by a living faith. Wir sind gerechtfertigt durch einen lebendigen Glauben. A living faith. James chapter 2 verse 19. Und Jakobus 2 vers 19. Even the devils believe. Selbst die Teufel, die Dämonen glauben. Even the demons believe. Selbst die Dämonen glauben. So if we boast about believing. Also wenn man sich an diesem Glauben aufhängt. Even the devils believe. Und sich rühmt, ist dieser Vers ja selbst der Teufel glaubt. But James went on to say. Aber der Jakobus schreibt dann weiter. That faith without works is a dead faith. Dass Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. You could replace the word works with fruit. Und man kann das Wort Werke durch Frucht ersetzen. And you can tie it right into Galatians 5. Und kann es dann auch wieder zu Galater 5 führen. Wo es um die Frucht des Geistes faith geht. Without fruit is dead. Glaube ohne Frucht ist tot. You can tie that right into Matthew chapter 3. Und das kann man auch dann wieder mit Matthäus 3 in Verbindung bringen. Where John the Baptist was preaching. Wo Johannes der Täufer gepredigt hat. And he said, you hypocrites. Und er hat gesagt, ihr Heuchler. Bring forth the fruit of repentance. Bringt die Frucht der Umkehr, der bring Buße. Forth the fruit of repentance. Bringt die Frucht der Buße hervor. Can you go to slide 8? In Romans chapter 11. Und in Römer 11. There's a conflict between Gentiles and Israel. Da geht es um einen Konflikt zwischen Heiden und Israel. Well, there's a debate about it, and Paul's saying to the Gentiles. Also es gibt eine Debatte über das Ganze und er schreibt über look, die Heiden. Israel was cut off, and you were brought in. Und er hat gesagt, der Israel wurde abgeschnitten und die Heiden wurden eingepfropft. Because of their unbelief. Wegen ihres Unglaubens. But then he makes this warning. Wegen Israels Unglaubens. Und dann spricht er diese Warnung aus. For if God did not spare the natural branches, that's Israel. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, und er meint damit Israel, he will not spare you either. Wird er auch dich nicht schonen. Next slide. You, watch this, you stand by faith. Und dann schreibt er, du aber stehst durch den Glauben. Do not be conceited, but fear. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Do you realize that our eternal destiny hangs by faith? Und ist uns das klar, dass unser ewiges Schicksal an Glauben hängt? And that faith is a humble faith. Und dieser Glaube ein demütiger Glaube ist. A broken faith before God. Ein gebrochener Glaube vor Gott. A faith of total dependency on God. Ein Glaube, der völlige Abhängigkeit von Gott bedeutet. That's that faith. Das ist dieser Glaube. You stand by a thread of faith. Du stehst oder hängst sozusagen an einem Faden, der Glaube heißt. Your whole destiny is because you say you believe in your heart that Christ raised from the dead. Und dein Schicksal hängt daran, dass du in deinem Herzen bekennst, dass Christus aus den Toten auferstanden ist. Your entire eternal destiny. Dein ewiges Schicksal hängt daran. Hangs on the fact that you are saying you believe. An der Tatsache, dass du sagst oder sagen kannst, ich glaube. That's it. Das war's. You stand by faith. Du stehst im Glauben. It kind of be like this, where you go to a third world. Und es ist vielleicht so, dass man, also du gehst zum Beispiel in die dritte Welt. And you offer some people citizenship in a Western country. Und du bietest einigen Menschen davon eine Staatsbürgerschaft in einem westlichen Land an. Und du gehst dort und stellst dort dein Land vor. Und du sagst, ich repräsentiere dein Land. Ich repräsentiere meine Regierung und wir suchen nach guten Bürgern. Our country is rich and prosperous. Unser Land ist reich, es geht uns gut. We have much room, ja, wir haben auch viel Platz. Much prosperity, und es gibt and viel we're Reichtum. Looking for some more good citizens. Und wir suchen nach weiteren guten Bürgern. If you believe my report, wenn du meinen Bericht glaubst, and you would like to be a part of our nation, und du ein Teil unserer Nation werden würdest, I will tell you what our nation is like. Dann werde ich dir sagen, wie es bei uns ist. If you want to be part of our nation, wenn du ein Teil unseres Landes werden möchtest, I will come back in 3 years and I will get you. Dann komme ich in 3 Jahren wieder und ich hole euch. You have to believe me though. Aber ihr müsst mir glauben. We will meet at this spot in 3 years. Wir werden uns an dieser Stelle in 3 Jahren wiedersehen. And I want you to take the next 3 years and I want you to prepare yourself for this journey. Und ich möchte gerne, dass euch die nächsten 3 Jahre Zeit nimmt, euch vorzubereiten auf diese Reise. I'm going to leave a book for you. Ich lasse euch ein Buch zurück. It's going to explain our language. Es erklärt unsere Sprache. It's going to explain our culture. Unsere Kultur. And I want you to learn. Und ich möchte, dass ihr lernt. If you really believe it, wenn ihr es wirklich glaubt. From the heart. Wenn ihr es wirklich von Herzen glaubt. 3 years later, they come back. Und 3 Jahre später kommen sie zurück. A lot of people are there. Und viele Menschen sind dort. Just because they're standing there. Aber nur weil sie dort stehen, doesn't necessarily mean they will be taken. Heißt nicht unbedingt, dass sie mitgenommen werden. It had to be from the heart. Es musste vom Herzen kommen. If the person says, first I want to speak with the police officials. Wenn einer sagt, ich möchte zuerst mit den Polizeioffizieren sprechen. I want to do a little searching of your lives. Ich möchte ein bisschen euer Leben erst durchleuchten. I want to know what the response was from the heart to the invitation I gave. Ich möchte gerne wissen, was die Antwort des Herzens war auf die Einladung, die ich ausgesprochen habe. We stand by faith. Wir stehen im Glauben. A humble faith before God. Ein demütiger Glaube. That he's going to forgive all of my past. Dass meine gesamte Vergangenheit vergeben wird. By faith that he has. Durch Glauben. But it's by faith. Durch den Glauben, den hat. Durch it's den by Glauben. Faith. It's by humble, broken faith. Durch den demütigen Glauben. And my whole eternal destiny depends on it. Und meine ganze mein ewiges Schicksal hängt davon ab. This woman in Luke 7 is a perfect example. Und diese Frau in Lukas Kapitel 7 ist ein perfektes Beispiel dafür. Of the way that we should be. Von der Art und Weise, wie wir sein sollten. She demonstrated her love for the Lord. Sie hat ihre Liebe für den Herrn demonstriert. By loving his body. Indem sie seinen Leib geliebt hat. Though we have not seen him, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, we love him. Lieben wir ihn. Do you love him today? Liebst du ihn heute? You've not seen him, but do you love him? Du hast ihn noch nicht gesehen, aber liebst du ihn? Do you know what he's like? Und weißt du, wie ist? Have you sensed the peace of his forgiveness? Und hast du die seine Vergebung, den Frieden seiner Vergebung have erfahren? You experienced his faithfulness in difficulties? Und hast du seine Treue erlebt in Schwierigkeiten? Have you experienced his goodness? Hast du seine Güte erfahren? And his kindness? Und seine Freundlichkeit? And his grace? Und seine Gnade? And his embracing? Und sein Umarmen? And his drawing near to you as he promised? Und wie sich dir nähert, so wie es versprochen hat? Draw near to me and I will draw near to you. Naht euch zu mir und ich werde mich euch nahen. And then we gaze upon his beauty. Und dann schauen wir seine Herrlichkeit an. Especially when we sing songs. Und ganz besonders, wenn wir Lieder singen. And I'll close with this. Und damit do you know why I just so love to worship? Und wisst ihr, warum ich das so liebe, anzubeten? Doesn't matter if I'm standing in the back or the front or on stage. Und es ist mir egal, ob ich hinten stehe oder vorne oder auf der Bühne bin. Because when I sing the words, denn wenn ich diese Worte singe, situations in my mind go like a video. Dann kommen so gewisse Szenen, Situationen in meinem Gedanken auf, wie ein Video. I think of the day I got saved. Und ich denke an den Tag, an dem ich gerettet wurde. The darkness I came out of. Und ich denke auch an die Dunkelheit, aus der I ich herauskam. Of God's faithfulness in this situation. Und die Treue Gottes in einer gewissen in that situation, situation oder in einer anderen. And this one. And his kindness here, und seine Freundlichkeit, die ich einfach and suddenly dort the Lord just becomes so beautiful. Und plötzlich wird der Herr vor meinem inneren Auge so wunderbar. To the eyes of faith, also zu den Augen des Glaubens, you can't not minister to him. Dass man einfach nicht also anbeten kann. Like I said, if I couldn't speak, I would learn to talk with my ears. Also wie ich gesagt habe, wenn ich nicht sprechen könnte, würde ich versuchen zu lernen, mit meinen Ohren zu if sprechen. If I could no longer sing, oder wenn ich nicht singen könnte, I don't know what I would do. It's like, ich weiß nicht, was ich dann tun würde. It's such a gift from God, es ist eine solche Gabe von to Gott, express thankfulness to the Lord. Dass man Dank dem Herrn sagen kann. The next time you're in a difficulty, und das nächste Mal, wenn du durch Schwierigkeiten durchgehst, Lord, dann such den Herrn, because his beauty is the most beautiful, denn seine Herrlichkeit ist am schönsten, in difficulties. Wenn es schwierig ist. Amen. Let's pray. Father in heaven, Vater im Himmel, you are seated in your glory at this moment. Du sitzt in deiner Herrlichkeit jetzt gerade. If we could see your beauty outwardly, wenn wir deine Schönheit sehen könnten, Herr, sichtbar, we would never be the same, wären wir nicht mehr dieselben Menschen. Even for a few seconds, selbst wenn es nur für ein paar Sekunden wäre. Lord Jesus, if we could see you at this moment, Herr Jesus, wenn wir dich jetzt nur sehen könnten, würden wir auf unser Gesicht fallen, as John the Apostle did, so wie der Apostel Johannes in, Revelations 1. In der Offenbarung. Lord, we worship you today. Herr, wir beten dich an. Let's stand. Heute. Lasst uns aufstehen. Let's sing this song one more time, heilig. Und lasst uns dieses Lied für ihn singen. Just put the Lord before your face. Stell euch einfach den Herrn vor. He is holy. Er ist heilig. That means he's in another realm. Das heißt, er ist in einer ganz anderen Sphäre. He's in a realm that's just so incredible. Er ist in einer Sphäre, die für uns so unthinkable, unfassbar, unglaublich ist. So unimaginable. So unvorstellbar. You can only gaze at him. Man kann einfach nur starren. Let's gaze by faith. Und lass uns das im Glauben machen. Set the Lord before your face. Setz den Herrn vor dein inneres Auge. Picture him seated on his throne. Und stell dir vor, wie er auf seinem Thron sitzt. With all his angels worshiping. Mit all den Engeln, die ihn anbeten. And all the saints of old gathered round. Und all die Heiligen, die um ihn sind. Worshiping him. Die ihn anbeten. And let's sing with them. Und wir wollen mit ihnen singen. Bist du heute Morgen hier? You've never received the Lord. Und du hast den Herrn nie empfangen. You've never received the Lord in your heart. Du hast ihn nie in deinem Herzen empfangen. It's never brought about fruit. Du hast nie Früchte getragen. It's never hit the most center part of your being. Es hat nie den zentralsten Teil deines Seins berührt. Pray with me this morning. Bete mit mir heute Morgen. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to have a genuine faith. Ich möchte einen echten Glauben haben. Touch my heart. Berühre mein Herz. Open my eyes. Öffne meine Augen. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to have a real faith. Ich möchte einen wahren Glauben haben. That demonstrates itself. Der sich selber demonstriert. In love for you. In Liebe zu dir. In love for your people. In Liebe zu deinem Volk. In love for this world. In Liebe zu dieser Welt. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Father, for the church this morning. Vater, für die Gemeinde heute Morgen. We humble our hearts before you. Wir erniedrigen unsere Herzen vor dir. Sometimes we forget. Manchmal vergessen wir. all that you've done for us. Alles, was du für uns getan hast. We need a reminder. Wir brauchen jemanden, der uns erinnert. Of all that you've forgiven us of. An alles, was du uns vergeben hast. And that we stand by faith. Und dass wir im Glauben stehen. In humble faith before you. In demütigem Glauben vor dir. Totally dependent on your mercy. Vollkommen abhängig von deiner Gnade. Just love the Lord for a moment. Just liebt, tell him how much you love him. Liebt den Herrn einfach und sagt ihm, dass ihn liebt. Jesus, we love you. Jesus, wir lieben dich. Father, we love you. Vater, wir lieben dich. Holy Spirit, thank you for being in our lives. Heiliger Geist, danke, dass du in unserem Leben and bist. We love you as well. Wir lieben dich thank auch. You.